sollte man noch Apple-Aktien kaufen oder nicht? Und ein Arbeitskollege hat gesagt, auf jeden Fall, weil das wird definitiv mindestens bis 800 Euro noch hochgehen. Würde ich schon lange, ja. So nicht gerade die große Menge, aber ein paar würde ich sicherlich kaufen. Also hätte ich nicht schon einige. Wer hat denn Apple-Aktien? Hände hoch. Seit 97. Oh, Donnerwetter. Ja. Auf der anderen Seite, soll ich jetzt morgen ins Spielcasino gehen und Roulette spielen? Das ist nämlich auch so ein Ding, ja. Weil also ich meine, die ganzen Finanzmärkte sind doch sowas von ja. Derbe drauf. Deshalb sage ich, ein paar Einzelne kaufen, mit dem Rest kaufst du ein Haus oder irgendwas gescheit. Das ist nämlich auch der Punkt bei der ganzen Geschichte. Inwiefern kann man sich sicher sein, dass das nicht von heute auf morgen durchaus auch mal ziemlich schnell bergab geht? Ich meine, die Aktie hat ja wirklich eine Größenordnung erreicht, wo man sagen kann, also Wahnsinn. Ne? Böse, ja. Nee, da nimmst du ein paar, einfach weil es lustig ist, nicht weil du darauf baust, dass du da über lange Jahre viel Geld machst. Allgemein, Aktienmarkt Das wollte ich gerade an der Stelle natürlich ja. auch sagen. Klar, Aktien. Das ist saugefährlich. Also. Und man muss vielleicht auch eine Krise mal aussitzen können, wo man dann sagt, ja, mein Gott, jetzt sah es mal nicht so gut aus, warte ich halt 5 Jahre oder 10 Jahre oder Sowieso, wenn ja. du in den Aktienmarkt investierst, 8 bis 10 Jahre musst du mindestens damit rechnen. Ja. Und alles, was du da reingetan hast, am besten vergessen und nach 8 bis 10 Jahren wieder reinschauen. Genau. Weil dann kommt es wieder hoch. In den 8 bis 10 Jahren hat es immer schon Krisen gegeben vom Übelsten. Es gibt ja die lustigen Tabellen, wenn du das anschaust, seit 1923 ging sowas. Wenn du den Zeitraum 8 bis 10 Jahre nimmst, bist du immer wieder über diese ganzen Dings gekommen, über diese ganzen Krisen. Ja. Aber aktuell ist ja so, dass es sowas von ausartet, dass eben irgendwann vielleicht mal wieder zurück Richtung Steinzeit und so weiter geht. Also ganz heftig. Nee, ehrlich. Analog. Übrigens, meine Frau hat gesagt, du Martin jetzt noch nicht hinhört, die gesagt, dieses Ende des Jahres mit dem Maya-Kalender, das ist ja jetzt auch klar, was das bedeutet. Das ist das Ende von Apple. Und jetzt wird alles klar und es ist auch logisch, warum das jetzt auch Ubuntu jetzt quasi das neue Betriebssystem ist. Jetzt wird alles klar. Martin, es ist Fakt. Du kannst es vergessen. Du musst umstellen. Ich war schon bei Apple, als sie ganz klein waren und ich war bei ihnen, als sie wieder ganz klein waren und ich werde auch wieder da sein, wenn sie wieder ganz klein sind. Also ich habe da keine Mühe. Ja. Nee, aber es ist ja, also wie gesagt, wir haben uns da heute genau auch just darüber unterhalten, ob man denn da jetzt noch einsteigen sollte, ja oder nein. Und das Gefährliche, was ich dabei sehe, ist, dass der Aktienwert ja wirklich enorm hoch ist. Ist das mittlerweile die am höchsten bewertete Aktie? Kann das sein? Das muss man ja auch immer relativ sehen. Ja, wenn die Aktien-Split machen, dann gibt es auf einmal doppelt so viele davon und die Zahl ist halb so groß. Ja. Also ja, die absolute Zahl hat da gar nichts zu sagen. Nee. Also ich sehe an der Stelle halt den Punkt, im Moment ist das alles hip, das ist Trend, das ist modern, wo ein Apfel drauf ist, da kann sonst irgendwo drauf sein, ist halt Trend und wird gekauft, fertig. Deshalb verklagen sie auch alles, wo ein Apfel drauf ist, wo er nicht hingehört, weil um das zu erhalten. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, gerade so sensibel wie der Aktienmarkt ist, dass wenn tatsächlich mal irgendeine Patentklage durchkommt oder vielleicht auch mal ein Gerät floppen würde, dass das dann wirklich dramatisch erstmal in den nächsten 2-3 Wochen bergab geht. Wie als Steve Jobs krank wurde zwischendurch mal, da ging es auch dramatisch bergab und das hat sich immer wieder erholt. Ja, und dann muss man, witzigerweise ist vielleicht nicht passend an der Stelle, aber dann ist er verstorben und der Aktie hat es überhaupt nichts ausgemacht. Es ist total irrational eigentlich. Da war natürlich zeitgleich der Start vom iPhone 4S. Da hat sich einiges zusammengespitzt. Das hat wirklich irgendwie, böse gesagt, gepasst. Gepasst, ja, ich wollte es gerade sagen. Ganz böse, aber ja. Das wird wohl auch passend gemacht worden sein. Übrigens, mit Wetten, das hattest du ja recht, Tim. Also der ist ja jetzt wirklich derjenige. Tja, Dann kann man das Format ja jetzt auch abschaffen. Genau. Naja, vielleicht haben sie ihm ja vorher noch ein paar Manieren angebracht. So beigebogen. Meinst du? Mit dem Holzhammer? Oder meinst du, dass er dann auch zu den in Anführungszeichen Weltstars hingeht und sagt, ja, sie hatten ja letztens was total Peinliches und erzählen sie doch mal. Jo. Möglich. Das erwarte ich ja fast bei dem, nee. Dann hätten sie das Format lieber einstellen sollen, ich glaube, naja. Sie haben ja Einer wird gewinnen auch eingestellt. Was wird eingestellt? Einer wird gewinnen, das kennt ihr, also Bernie müsst kennen, oder? Ja, ja. Eben, Tim kennt das wahrscheinlich gar nicht mehr. Was ist das denn? Und Dalli Klick? Coolen Kampf. Ja, Dalli Klick weiß ich wohl noch. Also Dalli, Sie sind der Meinung, das war Spitze. Mit Standbild. Aber sowas eben, das wurde eingestellt. Da gibt es keine Extended Super Light Edition oder sowas danach. Also gab es nichts. Mhm. Ja gut, von Dalli gab es mal so ein Remake. Da haben sie mal ein, zwei Folgen wieder gemacht mit irgendwem anders und irgendwie hat es auch keinen interessiert. Ja. Ja gut, aber sie haben es ja immerhin Frank Elstner auf Gottschalk haben sie es geschafft. Und der hat dann 20 Jahre lang, oder? 20 Jahre lang das Ganze dann gemacht. Mhm. Mhm. So lang schon? Wow. Ich glaube, ja. Und er ist nicht gealtert. Wirklich nicht? Es gab zwischendrin einmal den für ein paar Folgen diesen Wolfgang Lippert. Ja, gut. Okay. Übrigens, ich kenne mich ja in dieser Mediengesellschaft da nicht mehr so aus, aber was war das? Das war doch ZDF, oder? Das war ZDF, ja. Seit wann senden die eigentlich HD? Wetten das? Seit alle HD senden doch, oder? Das ZDF ist da schon lang dabei, also. Okay, also sie haben vielleicht gesagt, jetzt, Gottschalk, du schaust wirklich schlecht aus, HD und so, du musst weg. Nee, ein, zwei Jahre, glaube ich, machen die das jetzt mittlerweile schon auch. Also zeitgleich ARD mit dem ZDF. Zeitgleich mit dem Schweizer Fernsehen und war nicht ORF auch, habe ich gemeint? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber jetzt sind ja erst alle, also SF1 und die ganzen Sender sind ja jetzt alle erst in HD ausgestrahlt. Also bis jetzt. War das Schweiz Info oder irgendwas sowas war HD? Irgendwas war HD, den haben die ja nachher abgesetzt, ja. Aber als Deutscher brauche ich dafür doch eigentlich einen Schweizer Wohnsitz, damit ich die Smartcard bekommen kann, oder? Eigentlich ja. Mhm, schon, ja. Oder eine Dreambox. Ja, Moment. Die Problematik ist ja eigentlich, dass die Schweiz sagt, wir sind ja so klein, und deshalb zahlen wir auch nicht so viel, weil das irgendwie per Zuschauer geht. Da wird dann gesagt, dann dürfen wir es auch nicht rausgeben. Das ist also ein rein lizenzrechtliches Problem. Ja gut, das ist ja eigentlich auch verständlich. Also ich meine, wenn du das in ganz Europa ausstrahlst und das überall empfangen werden kann, dann musst du die Lizenzrechte für Europa bezahlen. Verständlich. Ja. Würde ich genauso machen an der Stelle. Und jetzt kannst du dann natürlich über die Smartkarten das Ganze dann einschränken. Was ich halt immer nur bedauerlich finde, ist, dass man im Ausland keine Möglichkeit hat, sich auch so eine Smartcard zu besorgen. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein Fan von der BBC, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Die haben ganz gute Dokus und so weiter. Und die sieht man ja auch hier in Deutschland ziemlich häufig. Oder auch jetzt ab Mai läuft zum Beispiel die zweite Sherlock-Staffel. Mhm. Warum kann ich hier in Deutschland nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt eine BBC-Smartcard haben und das dann hier einfach schauen? Verstehe ich nicht. Du kannst ja Satu oder sowas verwenden, da kannst du ja BBC schauen. Ja, BBC One bis BBC Four. Bei BBC One kriege ich, glaube ich, auch auf irgendeinem Satelliten so frei. Ich gucke gleich mal. Dann machst du irgendein Paket wird es das wahrscheinlich auch geben, Sky Channel oder Schlag mich tot. Aber es ist im Allgemeinen so, man hat häufiger keine Möglichkeit, irgendwie was man machen möchte, vernünftig, legal, zum fairen Preis zu machen. Und dann beklagen sie sich, wenn man es umgeht. Und dann kommt Apple und bringt das über ITV alles perfekt. Nein, ich habe nichts gesagt. Doch, BBC 1, 2, 3, 4 gibt's. Und BBC Parliament. Prime gibt's bei, auch. Bei Satu. Bei ja. Satu. Und BBC World News America. Gut, da müsste ich vielleicht noch mal gucken. Das Schweizer Angebot unterscheidet sich ja auch von dem deutschen. Maßgeblich. Ja. Ihr habt ja auch RTL, glaube ich, drin. Ne? Also die, Privatsender, die ja. Privatsender sind ja alle überhaupt nicht drin. Doch, doch, bei uns ist alles drin. Sogar so. Ja, in dem deutschen Programm. Ja, Deutschland ist ganz los. Die haben es auch zuerst seit kurzem. Oder kurz, noch nicht so lange. Wir hatten es ja schon viel, viel, viel früher. Also Satu habe ich in etwa so seit 2 Jahren in Gebrauch und da sind halt die Öffentlich-Rechtlichen sind drauf aufgesprungen und sonst nichts. Ja. Okay. Wir haben so ziemlich alles da drin. Auch MTV und Viva und wie sie alle heißen. Ja. Dabei braucht man für MTV doch jetzt auch mittlerweile eine Smartcard. Ach du Schande. Ja, genau. Bei Satu nicht. Sehr seltsam. Ah, man weiß es nicht, vielleicht wollte man ja auch einfach nur das Gesicht wahren. Oder es war Yahoo. Was hat Yahoo gemacht? Yahoo hat Facebook verklagt. Wegen? Wegen Patente. Ja, ja, stimmt. Habe ich nicht mitbekommen. Geht's denen jetzt auch so schlecht? Jetzt? Ja. Nee, also da musst du mich jetzt mal aufklären, was war denn da genau? Also das ging an mir vorbei mit Anonymous. Also das ist jetzt seit einer halben Stunde oder eine Stunde ist es gerade durchs Netz gegeistert. Also Martin hatte immer gesagt, bei OS X braucht man ja keine Probleme oder hat man keine Probleme wegen Viren und so. Gut, Hust, Hust, aber im Prinzip, das ist ja die Hacker ihr Betriebssystem. Und wenn sie quasi dann sich selbst Viren basteln würden für ihr eigenes Betriebssystem, wäre das ja Blödsinn. Und da sie ja. Eben, und dass sie jetzt quasi wechseln von Mac OS X auf Ubuntu, wäre ja dann quasi die Plattform OS X zum Abschuss freigegeben. Nee. Hm. Also da gibt es noch genügend andere Hackergruppierungen, die nicht Anonymous unterstellt sind, denke ich mal. Aber wird, sind einiges an Viren und so Sachen für Mac, das glaube ich schon, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also Hacker sehe ich jetzt selber an der Richtung da eigentlich gar nicht interessiert, irgendwelche Viren oder Schadsoftware zu verbreiten. Klar, dass die das auch machen, aber ich denke mal, da geht es eher um kommerzielle Interessen, die dann versuchen, Botnetze zu installieren, die gerade auch damit nicht auffallen wollen. Mhm. Ja. Und ansonsten ist da, denke ich mal, macOS X zum Beispiel genauso sicher wie mein Android-Handy. Also sehr sicher dann. Da würde ich gar nicht so husten. Ich meine, du kannst zwar jede App drauf installieren, aber die läuft in eigenen Prozessen und unten drunter liegt ein Linux. Also so sicher wie Linux auch. Wenn sie nicht gerade die Adressbücher hochlädt. Ja, aber das ist ja eine Geschichte, die dann an der App liegt. Und dann das könnte dir jetzt unter Linux als Benutzer auch passieren. Ja. Wenn du die Adressbücher lokal hast, ja. Ja, klar, davon gehe ich ja jetzt mal aus. Hab ich aber nicht. Er hat alles bei Google. Entschuldigung, Bernie. Wo ich da eher das Problem sehe, ist, man hat keine größere Infrastruktur auf dem Mac, um sich überhaupt irgendwie zu schützen. Es gibt jetzt ein paar Virenscanner, aber ich habe gestern mal geguckt, irgendein Rootkit-Detektor, da gibt's nur uraltes Zeugs. Und wer braucht das heutzutage schon? Eben. Aber ist nicht im Betriebssystem irgendwas drin, das mitstartet, das kontrolliert? Ja, das also ist nur rudimentär, aber das ist auffüllbar durch Apple, also durch Updates schnell einspielbar. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe auch bei meinem alten Apple habe ich wegen Performance-Gründen immer den Aktivitätsmonitor angehabt und auf einmal sehe ich da aus dem Augenwinkel Firefox, rot, ups, Netzwerkkabel, schwupp, num. Also ist es nicht so, dass man auf dem Mac nicht gehackt werden kann. Überhaupt nicht. Das geht da auch, ja. Ne? Und danach habe ich da also erstmal Tabula Rasa gemacht, ne? Weil das war damals noch so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Mac. Mein jetziger Mac ist ziemlich gut abgesichert. Da hat's also noch mal so ein paar Lagen drumrum. Ne? Aber ich meine, der normale Mac-User, ich meine, die warten ja eigentlich nur drauf. Ne? Weil der normale Windows-User hat es inzwischen kapiert, er braucht ein bisschen Security-Software und sollte gewisse Sachen einfach nicht machen. Aber erzähl das mal dem 0815 Mac-User, der sagt, ich brauche das alles nicht. Ich habe die Werbung von Apple gesehen, das geht mich gar nichts an. Genau, vor allem die es einfach nutzen, weil sie jetzt alle nutzen und Auch Apple-User von Anno dazumal waren ja auch nicht unbedingt sowas von technisch serviert. Ja. Ich erinnere mich da nur noch an einen Apple-Jünger, das war noch in der ersten Firma, wo ich gearbeitet habe, und der sollte mir dann irgendwie helfen, und dann habe ich ihm gesagt, hier Netzwerkkarte einbauen, und der nimmt die Netzwerkkarte, baut die in den PC ein und wundert sich, dass die nicht funktioniert. Ja, das war noch die gute alte Zeit, wo man da noch ein Interrupt einstellen musste und so weiter. Und der so, bei meinem Mac muss ich das nicht, das mache ich hier auch nicht. Also du siehst quasi in der Zukunft echtes Problempotenzial für den Mac. Durchaus, das, ja. Ja gut, letztendlich kannst du sagen, dass alle Systeme irgendwelche Sicherheitslücken haben. Ja. Und dementsprechend hast du auch auf allen ein mögliches Problempotenzial. Ob das jetzt Mac oder Windows ist, da kann man nur versuchen, die Architekturen halt entsprechend anzupassen. Microsoft hat da über die letzten Jahre gelernt. Ja. macOS ist natürlich mit der Betriebssystembasis auf damalig BSD war es, glaube ich. Ne? Mhm. Da sind die natürlich auch schon mal von der Basis her ganz gut aufgestellt und Linux entsprechend auch. Aber du kannst dich halt nicht davor schützen, dass zum Beispiel ein OpenSSL zum Beispiel ein Buffer-Overflow drin hat, der dann ausgenutzt wird, um dir irgendeine Schadsoftware auf dem Rechner einzuspielen. Und das passiert dann bei dieser Bibliothek zum Beispiel, kann dir das dann auch auf dem Mac passieren. Das kann dir unter Linux passieren. Und ich weiß nicht, diverse Programme verwenden unter Windows durchaus auch OpenSSL. Meist passiert es ja wegen dem Nutzer, nicht ob der jetzt vor dem Windows-Rechner, vor dem Mac oder vor dem Linux sitzt, spielt ja nicht mal so eine Rolle. Meist ist ja das, was der Nutzer macht. Ja, Moment, ja. Aber die normale, ich sag jetzt mal, Manager-Gattin, die jetzt so ein Mac vor die Nase geknallt kriegt, weil es so schön in die Designerwohnung passt, ich glaube, die hat so ein bisschen verinnerlicht, dass Windows eher angreifbar ist. Ja. Aber auf dem Mac ist das ja alles kein Problem. Aber ich habe da ein Video gekriegt, ich muss mal, und das sagt mir, ich muss jetzt ein Codec installieren, ja, dann macht die das. Aber wie du so schon sagst, ich muss jetzt mal, diese Medienkompetenz ist, denke ich mal, doch langsam kommt ins Rollen. Also wie man dieses Artikelchen da sieht, Netzkultur, Leben ohne Google in 10 Schritten, da geht doch langsam was. Langsam berichten die Leute, dass es da Probleme gibt, also im Bereich zum Beispiel Google, andere Probleme. Früher war das ja nicht so. Also langsam kommt die Security-Geschichte im Rollen. Dazu vielleicht noch im neuen OS X Update, was ja kommt im Sommer. Mountain Lion gibt ja das Gate-Teil da, was ja nur noch erlaubt, Apple-eigene Apps zu installieren, also die über den Mac App Store kommen. Ah, oh, ist das so? Nee, du kannst einstellen. Möchtest du Fremde zulassen oder nur die über den... Nee, sonst wäre der Thorsten jetzt gleich aufgehüpft und hätte den Mac total als abgestorben. Aber Apple hat doch schon lange gesagt, die PC-Area ist rum. Also der Personal Computer. Ja. Die Computer der Zukunft gehören den Firmen. Google holt sich, was sie wollen. Apple kontrolliert, was sie wollen. Microsoft macht dann, sagt dann, ja, aber nur noch Logo, wenn Linux nicht drauf läuft. Ja, das ist, also die iPads sind ja schon so, die iPhones sind schon so, und denke ich mal, irgendwann wird dann der Mac auch so sein. Das sind einfach die Vorboten. Die Icons sind ja schon so mit den Wischiwaschi und so. Also da kommt, das kommt, denke ich mal schon. Das Bedauerliche bei der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir vor Jahren dieses TPM schon hatten, dieses Trusted Platform Management. Da wurde sich mit Händen und Füßen gegen gewehrt, und das sollte auf gar keinen Fall in die Rechner reinkommen, und das würde ja alles verdongeln, und die Software muss zertifiziert werden, das ermöglicht keine freie Software. Mittlerweile ist das anscheinend komplett vergessen. Und die Leute, die damals strikt dagegen angekämpft haben, sind heute Verfechter von solchen App-Stores und so weiter. Und diese ganze Gängelung ist ja alles super und praktisch für den Kunden und für den Anwender. Das finde ich auch immer sehr bedauerlich dann an einigen Stellen. Das war doch zu Vista, Anfangs Vista-Zeiten auch von Microsoft mit der ganzen DRM-Geschichte und so. Ja, als es noch Longhorn hieß. Genau. Ja. Genau. Ja. Ja, du meinst, dass einfach diese ganze iPad-iPhone-Geschichte die Menschheit ins Negative wachgerüttelt hat, böse jetzt gesagt. Na, es gibt halt so gewisse Trends. Ich meine, wenn du dir jetzt vorstellst, dass irgendjemand was erfindet, dass du jetzt, was weiß ich, ein Chirurgie-Set, wo jeder an sich rumdoktern kann, ich glaube, das würde die ethischen Grundsätze dieser Zunft auch ziemlich auf den Kopf stellen. Aber wir hatten uns doch vor vielen Monaten mal mit Dominik unterhalten, der da bei uns mal zu Besuch am Tisch war. Und er hat doch gesagt, es gibt angeblich so Tools, wo du dein Gehirn reprogrammieren kannst. Also anscheinend gibt es schon sowas. Ja, aber ich meine, wenn sich das dann auf der breiten Masse irgendwie durchsetzt, dann wird da die breite Masse dann halt dementsprechend auch manipuliert, ne? Alles, was dann ziemlich einfach ist, ist dann auf einmal andere Spielregeln. Also das ist das Gleiche wie mit dem iPad 3 und der LTE-Geschichte, oder? Ultraschnell, aber leider in der Schweiz oder so oder Deutschland nicht verfügbar. Wie sieht das denn in der Schweiz aus? Sind da tatsächlich, also die Funkfrequenzen, die passen einfach überhaupt nicht zusammen. Deshalb wirklich das neue iPad, wie es ja jetzt heißt, das wird definitiv in Deutschland nicht mit LTE funktionieren. Genau. Und ist das denn in der Schweiz, verwendet die Schweiz da ähnliche Mobilfunkfrequenzen? Andere, aber bei uns funktioniert es auch nicht. Ja. Bei uns war es nur, was ich mal gehört habe, so, dass die Frequenzen auch nutzbar wären, die die Staaten haben, also die Amerika hat. Aber bin ich nicht ganz sicher, ob das der Wahrheit entsprach. Aber auf jeden Fall bei Swisscom zum Beispiel hast du es nicht. Und Orange funktioniert es auch nicht und ja, bei allem funktioniert es nicht, weil die Frequenzen anders sind, ja. Das finde ich natürlich an der Stelle relativ bedauerlich, damit Werbung zu machen und das dann nicht anbieten zu können. Jetzt kommt dann natürlich hinzu, habe ich auch schon das Argument gehört, ja, aber ich habe ja dann dieses super pfeilschnelle HSPA Plus drin. Ja, 42. Ja, und da haben wir nämlich das Problem, LTE. Dazu wurden ja die Mobilfunkbetreiber hier in Deutschland verdonnert, sollte erstmal auf dem Land kommen. Mhm. Das heißt, auf dem Land hast du dann, wenn du mit deinem Pad unterwegs bist, hättest du LTE. Und so fällst du auf Edge zurück, weil du nämlich überhaupt kein UMTS-Netz auf dem Land hast. Und da wird auch nie ein UMTS-Netz kommen. Aber LTE basiert doch auf UMTS. Die müssen ja nicht neue Antennen stellen. Das passiert doch auf dem UMTS-Standard. Oder bin ich da falsch informiert? Ja, die Frequenzen sind, glaube ich, anders. Ja, ja, genau. Ja, aber die Frequenzen sind entsprechend anders. Ne? Aber Jungs, was mit den Frequenzen los ist, ich meine, da hätte ich doch eine wunderbare Idee. Wir können den Amis doch anbieten, okay, wir übernehmen euer Frequenzschema und ihr schafft endlich eure komischen Inches und Futs und sonst noch was ab. Wäre das nicht du, dann viel? Kommt die NASA auch irgendwie... Ja, dann hat auch die NASA ein Problem weniger. Ja, ich meine, an der Stelle kann man sich wirklich drüber streiten, warum hat man nicht einfach einen LTE-Chip genommen, der $10 mehr kostet? Ich weiß, das ist natürlich pro verkauften Tablet jede Menge mehr kosten, aber an der Stelle könntest du das Ganze dann weltweit mit LTE einsetzen. Vielleicht ist da auch ein patentrechtlicher Grund dahinter bei diesen Chips. Und das andere, was ist bei diesen Chips, die sind extrem akkuhungrig und auch sonst extrem anfällig. Ja. Nicht stabil und alles mögliche. Also von dem her ist vielleicht gerade gut, haben wir den nicht drin. Ja, dann wäre es sinnig gewesen, wenn man gesagt hätte, dann verzichten wir auf LTE und bleiben erstmal bei UMTS und HSPA Plus. Genau, bis nächstes Jahr schon. Wäre eigentlich Apple-like gewesen. Ja. Aber das gleiche Problem hatten sie doch am Anfang mit UMTS auch. Also OMTS war ja auch am Anfang die Telefone extrem akkuhungrig und da hat man ja auch gesagt, wir warten lieber mal ein bisschen. Ach, ich erinnere mich und dann gab es ja, dann war doch in der ersten Generation, war das doch auch irgendwie ein Problem. Gab es da nicht Probleme mit UMTS, dass da der Verbindungsaufbau immer mal abgebrochen war und dann hat Apple das schön auf Infineon abgeschoben und Infineon hat gesagt, nee, unser Chip, der arbeitet in ganz, ganz vielen Mobiltelefonen, bei uns liegt es definitiv nicht dran. Doch, da erinnere ich mich nur an irgendwas. Lang, lang ist es her. Ja, da war ja sowieso in den Staaten das Problem, dass ja AT&T das noch nicht hatte oder nicht hatte, umgekehrt, wie das immer ging. Die haben ja im Land, also es gibt AT&T und Verizon. Und Verizon hat ja, die haben UMTS und die anderen nicht. Und wie geht das? Die haben so verschiedene Netze. Ja, ja. Und das war beim Verizon iPhone, das im letzten Jahr im Februar gestartet hat. Da konntest du beim iPhone 4, das für Verizon rauskam, konntest du ja nicht zeitgleich surfen und telefonieren. Weil es eben kein UMTS ist, so rum ging es, ja genau. Genau. Ja. Komplizierte Geschichte da drüben. Mm. Das ist ja, gut, Amerika ist so speziell, weil dort hast du so große Flächen teilweise gar nicht mit Netzabdeckung. Also weil das Land einfach so groß ist. Also da ist schon Deutschland oder Schweiz einfach nahezu fast 100% abgedeckt und Amerika nur in den großen Städten und am Land, wenn du Glück hast. Ja, auch da hast du große Probleme ja teilweise mit den Hochhäusern, die dazwischen stehen. Man sollte mal eine Neuauflage vom Schwarzen Peter-Spiel machen mit Patenten und Chips, die zu viel Speicher brauchen und so weiter. Oh ja, so ein Trumpfkartenspiel, ne? Nee. UMTS geht gegen LTE sticht. Nee, es geht darum, dass man den Schwarzen Peter dann irgendwie so lange weitergibt, bis die Öffentlichkeit der Meinung ist, der ist jetzt schuld. Firefox ist schuld mit einem Speicherproblem. Generell, ja. Sowieso. Ach, im Übrigen, ich habe letztens für eine Kundin Speicher bestellen müssen und dann habe ich für meinen Mac dann gleich mit. Er hat jetzt 8 Gig und keine Probleme mehr. So wenig. Oh. Ich habe übrigens ein Problem entdeckt. Ich bin gerade an einer Webseite. Ubuntu? Nee. Ach, Martin. Entschuldigung. Ich bin an einer Webseite basteln, die ist ein bisschen JavaScript und HTML5 und so. Und wenn ich ein Hintergrundbild habe, was 1280 Pixel mal 1024 Pixel groß ist, dann hat Chromium und Firefox und Safari kein Problem damit. Ist das Hintergrundbild aber 2290 mal 1527 groß bei 320k Größe, dann funktioniert es bei jedem Browser ohne Probleme. Aber bei Firefox ist einfach der Rechner dann einfach 100% ausgelastet. Wer nutzt schon Firefox? Also, ich habe letztens auch gesehen, warum der Firefox und Thunderbird so viel Memory brauchen. Die haben so ziemlich jeden Font, der auf dem System ist, haben beide geladen. Also zumindest haben sie offen. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann dementsprechend auch den Speicher belegen, aber ich bin das mal durchgegangen auf meinem Mac und habe gedacht, ich sehe nicht recht. Und wirklich, also die ödeligsten Fonts, wo man nicht sagen kann, das war jetzt vielleicht irgendwo auf einer Webseite drauf. Ne? Und du bist eine, der sehr viele Fonts auf dem Rechner hat, oder? Nö, auf dem Mac doch nicht. Ah, okay. Hätte sein können. Auf dem PC ist es auch so, dass ich die organisiert drauf habe. Ich bin nicht so wahnsinnig, dass ich irgendwelche 60.000 Fonts dauernd am Start habe. Da gibt es nette kleine Tools für. Eben. Also ich finde es aber eigentlich mit dem Firefox mittlerweile interessant. Die Nutzerzahlen gehen, glaube ich, wieder zurück. Diese Update-Politik bei Firefox, die ist, also mir gefällt die persönlich gar nicht. Alle 6 Wochen so ein Major-Update, zwangsweise, normalerweise überlegst du ja, muss ich das Update jetzt einspielen oder warte ich bis aufs nächste oder, also ich weiß es nicht. Und dann der Speicherverbrauch ist halt relativ hoch und irgendwie weiß ich nicht mehr, es wird immer weniger in meinem Browser. Ich habe den ja eigentlich immer als Zweitbrowser, ich bin ja eh schon so ein gebranntes Kind und nehme immer meinen immer schön brav den Opera. Weil da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, auch wenn ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagt, ab und an kommt dann doch als Zweitbrowser, wenn ich mal mit dem Opera nicht klarkomme, auf einer Webseite kommt dann der Internet Explorer bei mir mal zum Einsatz. Kommt drauf an, welche Version. Neueste. Das 9er geht ja hier noch. Ja. Ja. Ist okay. Ja, solange es nicht Chrome ist. Muss man unreligiös sehen. Natürlich nur den guten Internet Explorer 6. 5 sticht. Aber ja gut, da bist du natürlich am anderen Ende des Spektrums für den Internet Explorer. Ja, in 2 Jahren gibt es dann Internet Explorer 10. Ne? Ja. Die sind da halt ein bisschen sehr langsam. Genau, muss ich auch sagen, da gibt es ja Google, ähnlich wie in dem Fall Firefox, die bringen ja auch Update für Update raus, das ist ja nicht mehr schön. Nichts gegen Updates, das ist ja gut und richtig, zu viel ist halt auch nicht gut. Eben, so meine ich, das ist das gleiche wie bei Android, im letzten Oktober angekündigt 4.0, ein halbes Jahr später auf 1,16% der Geräte ist es drauf und für den Herbst ist schon Version 5.0 angekündigt. Ja. Die dann im 2015 irgendwann vielleicht 3% der Geräte erreicht oder so. Ja, immerhin seit gestern ist Ice Cream Sandwich fürs Galaxy S2 verfügbar. Hast du es schon? Meines sagt immer noch, es gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja ein Telekom-Gerät, das heißt im nächsten, ja vielleicht so in einem halben Jahr kriege ich das dann auch mal. Ja. Weil zuerst wurde es ja für am Samstag angekündigt und dann am Samstag, als die Koreaner wieder aufgewacht sind, haben sie es ja bemerkt und dann mitgeteilt wieder per Twitter, dass irgendein Idiot ein falsches Datum rausgegeben hat. Na. Und dann wurde es für gestern angekündigt und ich habe kein gebrandmarktes und da kommt keine Aktualisierung verfügbar. Ja. Das wird dich interessieren. Ein Kollege von mir hat auf seinen Nock-Collar hast du die Anleitung schon bekommen, ja. Und er hat es drauf installiert und sagt, es läuft rasant schnell. Deshalb, das würde mich auch interessieren. Ich habe da auch gehört, dass gerade bei Ice Cream Sandwich sehr viel von diesen Hakeleien, die vorher drin waren, ja, beseitigt wurden. Und man hat da wirklich viel Arbeit reingesteckt, das alles noch weiter flüssiger zu machen. Ist natürlich die Frage, was ist wieder bei Samsung? Samsung bastelt ja dieses TouchWiz dann drauf. Ja, und dann ist es wieder langsam, denke ich. Genau, dann schleicht es wieder. Dann kommen noch die Samsung-Apps dazu. Genau, wenn man sich das Keys anguckt, dann weiß man auch, warum. Aber warum geht dort nicht irgendwie so die internationale Gemeinde hin und sagt, ja gut, dann passen wir das selber an? Gibt es dort auf dem Galaxy-Tab irgendwie was die Installation verhindert? Oder? Ach so, meinst du jetzt so wie bei dem CyanogenMod zum Beispiel? Die nehmen ja die Open-Source-Variante, also das Ice Cream Sandwich, packen die Treiber dazu und liefern dann eine eigenständige Distribution aus. Dürfen aber dann die Google-Programme alle nicht mitliefern. Genau. Die braucht ja keiner. Ich wollte gerade sagen, was dann auch durchaus ein Vorteil sein kann, ne? Mhm. Für das Galaxy S2 ist es noch nicht da, aber da muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, die haben halt den Vorteil, sie müssen nicht zum Verifizieren jedes Mal erstmal das eigene ROM-Image wieder an Google schicken, damit die sich das anschauen können. Also bei den ganzen Telekommunikationsunternehmen, also Telekom, da ist es ja dann nochmal schlimmer, die kriegen das Image dann irgendwann erst von Samsung, dann kommen die Telekom-Apps drauf, die dazugehören, dann geht's wieder zu Samsung, dann geben die ihren okay, dann geht's wieder, wenn das, ja genau, wenn es nicht okay ist, muss Telekom nacharbeiten, dann geht's dann nochmal zu Google, Google will da auch nochmal drauf gucken, dass sich das auch ja an die Spezifikationen hält und bis das dann alles durch ist, sind dann schon 1-2 Monate drum. Du vergisst aber auch FBI, CIA, die schauen ja auch nochmal rein. Genau. Sind die nicht live dabei? Ah, okay. Nee, also das ist wirklich schlimm, finde ich. Ja, im Sommer kauft man sich dann wieder ein neues Telefon oder muss man sich kaufen. Dann hat man dann Ice Cream Sandwich drauf. Juhu. Oder iPhone 5. Aber ist das nicht eventuell auch gewollt, so nach dem Motto, ihr könnt uns nicht vorwerfen, dass wir das Update nicht bringen? Es kommt dann schon irgendwann mal, aber du bist wesentlich schneller, wenn du dir ein neues Handy kaufst? Sicherlich, die verdienen ja genügend dran und deshalb ist es noch nicht interessant, das so zu machen. Ich meine, wenn die so eine Community dahinter hätten wie bei Apple, die auf jede Keynote hinfiebern und jedes Update, jedes neue Feature da sehen und gleich bekommen, 1-2 Tage später oder noch am gleichen Tag, da ist Druck dahinter. Aber wenn die Android-Leute, die wissen doch gar nicht, was drauf ist und was möglich ist und was alles neu angekündigt wurde. hat manchmal auch den Vorteil, Face Unlock und so weiter. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, muss ich jetzt dringend immer die neueste Version haben? Also sicherheitstechnisch ja. Das wollte ich gerade sagen, das ist genau. Ja auch okay. Aber die bekommst du ja auch nicht. Ja gut, das tröpfelt so rein, ne? Aber jetzt bei dem Ice Cream Sandwich ist es natürlich ein größerer Versionssprung, wenn die jetzt sagen würden, hey, mein Gott, es gibt jetzt nur noch so Sicherheitsupdates, die kommen würden, das wäre für mich auch okay. Ich bin eh nicht so einer, der jetzt hinter jedem Update hinterher rennt und sich freut, wie hier, dass das System danach mal wieder erstmal eine halbe Stunde nicht läuft. Ja, es muss auch nicht sein. Wie gesagt, das Face Unlock, was ja eh nicht funktioniert und so weiter, braucht man auch nicht, aber Sicherheitsfunktion, weil ich habe das jetzt seit dem Juni, seit an dem Tag, als rauskam, das S2, und ich habe immer noch 233 drauf. Echt? Und, ja. Wieso das denn? Weiß nicht, da kommt nichts rein. Ich bekomme nichts. Da ist ja, also, was hast bei mir, Moment mal, ich guck grad mal. Ich habe bla bla bla bla bla. Ach, wo ist das denn jetzt wieder? Versteckte Einstellungen zu unters Telefon. Ja, da bin ich schon. Telefoninfo 235 habe ich drauf. Ich habe ein freies und da ist noch nichts gekommen von Update. Du solltest eigentlich 237 haben. Sollte ich. Ja. Schön. Mal mit Keys probiert. Immer wieder, das ist noch eine andere Geschichte. Keys gab es ja erst im letzten August, glaube ich, für Mac. Und die erste Version funktionierte, dann kam ein Update, dann ging gar nichts mehr. Bernie, du bist einer, der sehr viel liest irgendwie, oder wie war das? Bücher jetzt leider Gottes nicht so viel. Ich würde gerne mehr, aber ich lese ziemlich viel im Internet. Also du meinst, dass irgendwann mal, nein, ich habe jetzt nichts gesagt, könnte sein, dass sie sagen, was, sie wollen das lesen, haha, das kostet jetzt was. Das kommt, garantiert, also jetzt nicht, aber irgendwann mal. Haben wir das nicht schon auf einigen Nachrichtenseiten? Ja. Ja. Paywall. Vor allem auf iOS. Ja, da wollte ich gerade sagen, das ist mir ja auch schon, als ich das iPad noch hatte, ist mir das durchaus passiert. Du gehst auf eine Seite drauf und dann steht da, laden Sie unsere App für 5 Euro runter. Die deutschen Zeitungen und so weiter, die sind da in dieser Richtung ganz extrem, ja. Und dann nimmst du dir tatsächlich das Touchpad? Ja. Und gehst damit drauf und kannst da ganz normal durchsurfen. Ja. Aber du müsstest ja, aber ist es nicht eigentlich, Timo, du müsst doch verklagen, weil ich sage, mit dem iPad hast du das gesamte Internet. Naja, gut. Ja. Hast du auch, du musst nur kurz 5 Euronen deponieren. Ja. Geht doch. Ja, und Flash hast du auch nicht. Nee. Warum Flash? Ja, deshalb ja. Die 5 Euro musst du doch nur zahlen, damit du dann eine Applikation bekommst, die dir sowas ähnliches wie Flash macht. Genau. Und dann musst du monatlich noch bezahlen. Wöchentlich, ja. Ich lebe übrigens seit jetzt ziemlich genau 3 Monaten total flashlos und ich bin sowas von happy. Ganz flashlos? Also ganz flashlos. Ich habe auf dem iMac ist Flash installiert, auf allen anderen nicht, aber den iMac brauche ich fast überhaupt nicht aktuell. Und ich lebe so glücklich, das ganze Netz lädt viel schneller. Du bist echt froh, dass Apple es geschafft hat, einen YouTube-Client. Nein, das heißt, YouTube gibt es auch mit HTML5, aber ich glaube, das funktioniert nicht so hundertprozentig. Das heißt zumindest auch so Mediathek oder interaktive Grafiken oder so, die sind alle bei dir weg. Also ich würde das vermissen. Ich habe Podcasts, ich schaue mir das über Podcasts an. All die ganzen Inhalte von deren Mediathek, die landen auch in iTunes und da schaue ich sie mir an. Habe ein Apple TV als 4. Monitor oben in die Ecke geschraubt. Und da läuft Podcast. Ja, und Apple, sag ich schon, irgendwelche Webseiten, wo Flash-Elemente drauf sind? Die laden saumäßig schnell. Das ist logisch. myvideo.de zum Beispiel. Da gehe ich nie drauf. Wüsste nicht, wieso ich da Zeit verlieren sollte. da gehe ich zum Beispiel drauf, wenn die Musikvideos bei YouTube gesperrt sind. Oder wohnt auch nicht in Deutschland. Oder Danke. Ja. Entschuldigung, muss das sein. Tja. Entschuldigung, T, was wolltest du sagen? Nee, jetzt nicht mehr, danke. Och, nee, ehrlich, ich Martin ist raus. Och, oh, ja. Nee, also ganz ehrlich, ich habe jede Menge Seiten. Sei es, dass ich mir vom Chaos Communication Kongress auf Vimeo zum Beispiel ein Video angucken will. Sei es auch HTML5. Eben, da brauchst du kein Flash dafür. Da brauchst du kein Flash dafür. Oder interaktive Grafiken, wenn zum Beispiel durchaus auch mal Wahlen kommen, dann möchte ich auch ganz gerne das Politbarometer zum Beispiel sehen und das nicht als Bild, sondern interaktiv. Habe ich eine App für? Sorry. Hast du was dafür bezahlt? Nee, wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Aber ich meine, ich möchte keine App haben, weil ich immer der Meinung bin, ein Webbrowser reicht mir eigentlich. Und das wurde auch mal irgendwann propagiert. Ein Webbrowser ist für alle genug. Und das ist auch eigentlich so. HTML5 und funktioniert es überall, ja. Ja, also du kannst alles, was, also ich würde mal sagen, 98%, was Flash kann, kannst du mit HTML5 inzwischen nachbilden. Ja. Und zwar auch so, dass es so ziemlich jeder Browser versteht. Wobei da geht vielleicht noch mal ein paar Prozent flöten, aber ansonsten geht das. Ich wollte gerade sagen, Dateizugriff, Kamerazugriff, DRM, Spulen beim Streamen. Also da gibt es eine ganze Menge Fragezeichen, die derzeitig einfach so außenrum umgesetzt worden sind von den Browserherstellern. Da ist besonders Google mit Chrome sehr weit vorne. Deshalb wird darüber diskutiert, dass Chrome im Prinzip der neue Internet Explorer 6 wird. Weil viele Webseitenanbieter dahin übergehen, es soll im Chrome laufen. Das ist unsere größte Nutzungsgruppe. Da haben wir die meisten Möglichkeiten und alle anderen Hersteller, Browserhersteller sollen die Tags unterstützen. Ist so, kann man sagen. Und ich habe sogar, was war das, vor kurzem Großkunden-Abo-Information von Swisscom, habe ich eine Information gekriegt, da hieß es, dass in Zukunft Webseiten die neue Art von Apps sein wird. Also sie sagen jetzt noch nicht, aber in Zukunft HTML5 bietet jetzt schon den größten Teil an Möglichkeiten, um irgendwann mal die ganzen Apps auf Android, Apple und wie sie alle heißen einzustampfen und dann eben zu sagen, das ist jetzt eine reine App. Also zum Beispiel Cebit, Webseite. Da haben wir vor einem halben Jahr schon darüber gesprochen, ja. Eben, und das kommt jetzt. Ja, ja. Ja, ja, hoffentlich. Weil die Leute haben ja auch keinen Bock, für jedes Gerät eine App zu entwickeln. Das Einzige, was dort halt wieder die Sache ist, ist erstens mal die Kompatibilität. Man muss also gucken, dass es überall läuft. Da müssen sich die Browserhersteller mal, wenn sie das als Plattform anbieten wollen, wenn sie diejenigen sein wollen, wo die Informationen fließen, müssen sie es für die Entwickler soweit hinbekommen, ja, dass es machbar ist. Und das Zweite ist halt, wie sieht es mit der Abrechnung aus? Weil wenn du irgendwas in der App verpackst, kannst du sagen, hier 5 €. Und wenn du es im Webbrowser hast, musst du dich um die Abrechnung selber kümmern, wenn du es nicht über Werbung machen willst. Also du siehst es ja beispielsweise, Amazon hat ja die ganze Kindle-Geschichte. Da gibt es einen Cloud-Reader und in den Cloud-Reader kannst du die gekauften Bücher, immer diese freudsche Versprecher. Also diese gekauften Bücher kannst du dann downloaden und die sind dann offline und die kannst du dann im Reader lokal, offline, ohne Netz und so weiter lesen. Und das funktioniert. Also auch Amazon bastelt da an die Zukunft. Aber eben, da kommt dann wieder Faktor Deutschland. Wie war das mit LTE?